weiter so und Sie bekommen Ihre SPL garantiert. Danke für das Lob, Herr Kaiser. Können Sie einen Preisnachlass dran koppeln? Ausgeschlossen. Ohne die vorgeschriebene Anzahl Flugstunden gibt's keine Lizenz. Also genießen Sie die Aussicht. Von hier oben gehört alles Ihnen. Hallo, Professor. Hände weg vom Handy, Flugschüler Zweier. Sie lenken ein Luftfahrzeug. Dann übernehmen Sie bitte das Steuer. Wo stecken Sie? Der Empfang ist extrem schlecht. Ich kann Ihnen die GPS-Daten durchgeben. Höhe 300 Fuß über Normal Null. Und was machen Sie da? Fliegen. Klart den Kopf auf. Ihr helles Köpfchen wird aber gerade am Boden gebraucht. Kennen Sie das alte Ausflugslokal in der Rippstädter Bucht? Das mit dem Bootsverleih? Ja, den Gastwirt hat's übel erwischt. Ich bin in 5 Minuten vor Ort. Horn durch Brust. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Regie Wolfgang Rindfleisch. Komposition Frank Merfort. Wir fliegen quer über den See. Können wir am Goldenen Hecht landen? Die Wiese davor würde ausreichen, aber erstens besteht Flugplatzbindung und zweitens ist das Privatbesitz. Die Landung erfolgt dienstlich. Ich bin bei der Polizei. Sie darf auch nicht alles. Wollen Sie, dass ich dieses Fluggerät als Einsatzfahrzeug beschlagnahme? Ich möchte bloß keine Probleme mit dem Grundstückseigner bekommen. Dafür kann ich garantieren. Morgen haben Sie Ihre nächste Flugstunde. Fehlzeiten werden anteilig berechnet und müssen nachgeholt werden. Ich weiß. Anreise im Flieger. Das nenne ich Mobilitätsschub. Hoffentlich bekommen Sie keinen Jetlag. Im Gegenteil. Ich arbeite an meiner Gesundheit. Und jetzt möchte ich unseren Klienten sehen. Gestern war das Lokal geschlossen. Heute Vormittag, 11 Uhr, hätte es öffnen sollen. 13.30 Uhr kam der erste Gast, ein ortsansässiger Fischer. Weil noch zu war, hat er durchs Fenster geschaut. Das hat er gesehen. Verdammt. Was ist das? Toter Gastwirt. Ich meine das Teil in seiner Brust. Ein Armierungsstahl, umgeben von Gips, Gewicht circa 6 Kilogramm. Ich war früher hier oft angeln. Die Trophäe hing dort an der Wand. Es ist nur eine Kopie. Setzen Sie den Montierhebel an. Ich nehme das Opfer samt Dielenbrett mit. Das Brett ist doch zu lang für Ihren Leichentransporter. Herr Kriminalanwärter Zweier, ich fahre keinen Leichentransporter, sondern ein Campingmobil auf Bestattungswagen-Chassis. Wenn uns die Verkehrspolizei auffällt, präsentieren Sie Ihren Dienstausweis. Schönen Tag, Kommissar. Heute gibt's große Tomate, schwarze russische Pritz. Ich brauche eher so eine asiatische Spezialität. Oh, nein, ich habe nichts gegen Frucht. Also, ich suche etwas Besonderes, Herr Lee, und bitte geruchsneutral. Kein Problem. Ich habe leckere Vogelspinne und Heustrecke in Lutte. Leider darf kein gegrillter Frosch verkaufen. Deutscher Grasfrosch, knackig. Aber der steht unter Naturschutz. Ach, war schon tot, als gefangen. Ich brauche eine Nascherei für eine junge Dame, 6 Monate alt. Ich gebe geröstete Mehlwürmer, ganz süß und zart, geht ohne Zahn. Also dann bitte 5 Stück. Habe nur Kilogrammtüte. Sie wollten mich sprechen, Frau Kommissarin Dorst. Ja, treten Sie ein, Herr Kollege Zweier. Ich möchte Ihnen Ihre Beurteilung zeigen. Erstmal sagen Sie mir bitte, wie es Friederike geht. Sie schläft gerade. und sie ist unersättlich. Ihr T-Shirt ist ja noch nass. Schauen Sie gefälligst woanders hin. Seien Sie doch nicht so grausam zu einem alternden Ästheten. Ich habe Friederike auch ein Zubrot mitgebracht. Möglicherweise entlastet das ihre Brüste. Igitt, was ist das denn? Mehlwürmer aus deutscher Produktion. In Asia-Style-Röstung vom Vietnamesen meines Vertrauens. Haben Sie die gekostet? Ich darf nur begrenzt Eiweiß zu mir nehmen. Naja, vielleicht fressen das ja die Enten. Jetzt setzen Sie sich endlich. Danke. Ich will die Zeit nutzen, bis Rieke aufwacht. Sie ist ein recht anspruchsvolles Baby. Und kein Vater weit und breit, der sich gelegentlich um sie kümmert. Was gibt's Neues im Kommissariat? Der Wirt vom Goldenen Hecht wurde getötet mit einem falschen Stoßzahn. Lesen Sie Zeitung? Ich habe keine Zeit für Klatsch. Ich mache gerade die SPL, Sportpilotenlizenz. Ach ja, der ewige Traum vom Fliegen. Aber würden Sie Zeitung lesen, wüssten Sie, dass letzten Monat im Jagdschloss Dietberg die Aufsicht angegriffen und von einer Nashorntrophäe beide Hörner abgeschlagen wurden. Das Jagdschloss liegt höchstens 25 Kilometer von der Rippstädter Bucht entfernt. Oh. Ich kann warten, bis Friederike wieder eingeschlafen ist. Nein, das können Sie nicht. Glauben Sie mir, ich gebe Ihnen eine Kurzfassung der Beurteilung. Sie beweisen kriminalistische Kompetenz. Als Ermittler sind Sie gewissermaßen ein Naturtalent. Aufgrund Ihrer Lebenserfahrung, Kombinationsgabe und unkonventioneller Ansätze erreichen Sie eine hohe Aufklärungsrate. Ich bewerte Ihre Ermittlungstätigkeit daher mit sehr gut. Danke. Scherenschleifer behandelt mich wie einen Anfänger. Sie sind auch einer, nur eben ein guter. Und jetzt braucht mich Rieke. Das Jagdschloss wird vom Diebstahldezernat bearbeitet, deshalb erfahren Sie nichts davon. Aber zwei Nashorndelikte in kurzer Zeit nah beieinander, da würde ich mich schon kurz schließen. Wenigstens sind Sie stets pünktlich, Kriminalanwärter Zweier. Kommissarin Dorst lässt ausrichten, ich sei der perfekte Ermittler. Wenn Sie das bitte in Ihrem Unterbewusstsein abspeichern würden. Was die Pünktlichkeit anbelangt, in meinem ersten Leben war ich Lehrer. Ihr Leben vor dem Rheuma, ich weiß. Ich gebe auch zu, Ihre Anreise mit dem Jet gestern war beeindruckend. Der Flightstar 2 ist ein Ultraleichtflugzeug. Wenn ich die Sportpilotenlizenz habe, ziehe ich sie gern mal am Gleitschirm hinter mir her. Das strafft die Falten nachhaltig. Na, reden wir mal über unsere Leiche. Michael Brückner, Beruf Gastwirt, Alter 46 Jahre, aus Polizeisicht unauffällig. Abgesehen davon, dass seine Klause nicht immer pünktlich schloss. Heute gehen wir mal von innen nach außen vor. Gut. Er hatte 2,7 Promille Blutalkohol. Die Halsschlagadern waren über das alterstypische Maß verengt. Er war verkalkt. So nennt es der Volksmund. Die Prostata vergrößert mit latentem Karzinom im T1b-Stadium. Damit hätte er noch gut 15 Jahre leben können. Der Mann starb Sonntagabend zwischen 22 und 24 Uhr, also nach Ausschankschluss. Weil Montag geschlossen war, wurde er erst gestern gefunden. Laut Spurensicherung muss er den oder die Mörder selbst eingelassen haben. Irgendwann wurde er niedergeschlagen und ist mit dem Hinterkopf auf eine Stuhlkante geschlagen. Fraktur des Dens-Axis, Genickbruch. Was ist mit dem Horn? Jetzt wird's interessant. Die Form lässt auf das vordere der beiden Hörner einer Breitmaul-Nashornkuh schließen. Und es wurde tatsächlich nachträglich eingeschlagen, ohne das Herz zu durchbohren. So besonders weit sind wir nicht gekommen. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Helfen Sie jetzt bitte die Bohle hinaustragen. Die ergibt eine wunderschöne Konsole für mein Campingmobil. Yeah. Egon Zweier? Dorst, haben Sie einen Moment Zeit? Seit einigen Jahren werden quer durch Europa präparierte Nashörner gestohlen. Aha. Dazu kommen Wilderer in Afrika und Asien. Die Hörner erzielen auf dem Schwarzmarkt horrende Preise. Speziell in Vietnam, Laos und China. je nach Größe und Qualität von 25 bis 200.000 Euro pro Stück, weil Nashornmehl die männliche Potenz steigern soll. Außerdem wird es in der traditionellen chinesischen Medizin gegen Fieber, Epilepsie, Malaria etc. eingesetzt. Sie denken, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen unserem Mord und dem asiatischen Bevölkerungswachstum? Naja. Das Nashorn war aus Gips. Was der Täter nicht unbedingt wusste. Er bemächtigt sich dessen und muss feststellen, dass es wertlos ist. Zudem überrascht ihn der Gastwirt. Aus Wut und weil der Wirt ihn erkannt hat, wird der Dieb zum Mörder. Dr. Scherenschleifer geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. Ich habe das Diebstahldezernat angerufen. Europol hat bereits vor Monaten eine Soko Rhinoceros aufgestellt, der sie zuarbeiten. Der zuständige Europol-Kommissar war sehr aufgeschlossen. Sie sind im Baby, ja? Ach ja, aber nur stillen ist langweilig. Jedenfalls wird sich Europol bei Ihnen melden. Frau von Holzapfel. Ohne von. Sie kommen sicher wegen des Diebstahls. Richtig. Ist das Jagdschloss alter Familienbesitz? Ich habe das Objekt vor Jahren von der TLG Immobilien gekauft. Der Vorbesitzer hatte während der Finanzkrise schlecht gepokert. Dafür bin ich nun die neureiche Ossi-Tussi, die den Wessi-Clans alles wegnimmt. Ja, ja, und dann klauen die undankbaren Eingeborenen sogar ihr wertvolles Horn. Glauben Sie, dass es Leute von hier waren? Naja. Ich habe nicht mal geahnt, dass das alte Ding so viel wert ist. Laut Europol über 90.000 Euro. Hätte ich es eher gewusst, hätte ich das Geld in den Ausbau gesteckt. Ja, und hätte die TLG das eher gewusst, hätte sie das Schmuckstück vorher entfernt. Kommen viele Gäste in Ihre Pension? Es könnten mehr sein. An Wochenenden öffnen wir das Haus für Touristen, eine Art kleines Heimatmuseum. Dank Landesförderung kann ich eine Aufsichtskraft beschäftigen. Hat Europol Vermutungen wegen des Diebstahls geäußert? Ihr Kollege sprach von organisierten Banden, die von England bis Italien auf Beutezug gehen. Aber mir ist etwas eingefallen, was ich ihm zu sagen vergaß. Erzählen Sie es mir. Vor längerer Zeit hatte mir ein Besucher angeboten, eine Kopie der beiden Hörner anzufertigen. Ich bin nicht darauf eingegangen, zumal er 2.000 Euro wollte. 1.500 für das große Horn, 500 für das kleine. Nach heutigem Stand hätte sich die Investition gelohnt. Zu den Öffnungszeiten des Museums ist die Aufsicht da und wenn geschlossen ist, stelle ich die Alarmanlage an. Ich hielt das für ausreichend. Ja, aber wie konnte denn dann der Diebstahl passieren? Sonntagabend. Es wurde bereits dunkel. Meine Aufsichtskraft war allein. Da stürmt ein Typ herein, er sprüht der Aufsicht sofort Pfefferspray ins Gesicht, reißt die Trophäe herunter und schlägt mit einem Vorschlaghammer beide Hörner ab. Weg war er. Meine Mitarbeiterin war 2 Wochen lang in ärztlicher Behandlung. Ja, trotzdem hatte sie Glück, dass der Dieb nur Pfefferspray und nicht das Beuschel eingesetzt hat. Kennen Sie das Ausflugslokal in der Rippstädter Bucht? Vor dem Kauf dieser Immobilie habe ich mir die Umgebung angeschaut, schon um abzuschätzen, ob ich ernsthaft Konkurrenz bekäme. Der goldene Hecht ist keine. Wie ich hörte, laufen die Geschäfte nicht besonders. Ja, beim Wirt läuft gar nichts mehr. Er wurde mit einem Stoßzahn perforiert. Doch nicht mit meinem? Nein, mit seinem eigenen. Also mit dem aus seiner Gaststube, der aber eine Kopie war. Jetzt vermuten Sie einen Zusammenhang? Ja, umso mehr, als Ihnen ebenfalls eine Replik angeboten wurde. Wissen Sie, wo ich den Kopisten finde? Tut mir leid. Ich habe den Mann bloß dieses eine Mal gesehen. Schade. Und wo wohnt Ihre Aufsichtskraft? In der Stadt. Europol kommt zu uns in die Provinz. Welch Ehre! Ein Stoßzahndiebstahl und ein Nashornmord sind Anlass genug. Der Mord wurde lediglich mit einer Attrappe ausgeführt. Oh, stimmt, aber als ich hörte, ein Kriminalanwärter Egon Zweier leitet die Ermittlungen, wollte ich unbedingt vorbeischauen. Mein Name ist Meier. Meier? Mhm. Wolfgang Meier? Ich wusste, auf Ihr Gedächtnis ist Verlass. In Mathe immer auf 2? Mal eine 4 in der Klassenarbeit, aber danach wieder Einsen und zum Jahresende stets gesamt 2 und nun Europol. Ich gratuliere. Danke, danke. Dann erzählen Sie mal, was ich über Nashörner wissen sollte. Also, bis 2010, 2011 hat sich kaum einer für Rhinoceros interessiert. Ja. Wer genug Geld hatte, ist nach Südafrika gefahren, hat die sich angeguckt oder gegen eine Gebühr geschossen, das war's. Dann erklärte ein hoher vietnamesischer Politiker, er hätte seine Krebserkrankung mittels Nashornpulver überwunden. Ach. Zerriebenes Nashorn wird schon ewig in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt, aber nach dieser Wunderheilung explodierten Nachfrage und Preis. 1 Kilogramm Horn kostet auf dem Schwarzmarkt aktuell um $20.000. Es war sogar mal mehr. In Südafrika schlachten Wilderer die Tiere ab. Dafür fackeln die Ranger nicht lange mit den Wilderern, sofern sie nicht unter einer Decke stecken. Ja, aber hier in Europa? Ja, hier sind Hörner nahezu gefahrlos zu erbeuten. In Provinzmuseen, Zoos, Auktionshäusern und Privaträumen liegen sie herum oder hängen an der Wand. Meist völlig ungesichert. Allein 2011 wurden in 15 europäischen Ländern 72 Hörner gestohlen. Weil es sich überwiegend um organisierte Beutezüge handelt, ermittelt Europol. Gab es denn Fälle von Raubmord? In Europa bislang nicht. In Afrika zählt ein Menschenleben weit weniger. Na, nur eben hier wird ein Gastwirt mit einem falschen Horn aufgespießt. Ja. Für uns ist das lediglich eine Aktennotiz. Dieser Fall gehört allein Ihnen. Die Besitzerin des Jagdschlosses hat übrigens erzählt, dass ihr vor Monaten ein Unbekannter angeboten hatte, eine Kopie anzufertigen. Ja, dazu raten wir allen Besitzern, weil es der wirksamste Schutz vor Diebstahl ist. Sie wünschen bitte? Ich wollte Sie nicht extra ins Kommissariat bestellen. Egon Zweier, Kriminalpolizei. Ich habe das von Herrn Brückner gehört. Kommen Sie herein. Frau Brauer, Ich komme allerdings wegen des Diebstahls. Sie standen ja dem Täter direkt gegenüber. Er war vermummt. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Danke, nein. Wie haben Sie eigentlich diese Stelle als Aufsichtskraft erhalten? Mein Job vorher, das lief nicht mehr gut. Die Arbeitsagentur hat mich ans Jagdschloss vermittelt, Mittwoch bis Sonntag, je 4 Stunden. Rein aus Interesse. Wo haben Sie vorher gearbeitet? Sie erfahren es ja sowieso. Im Goldenen Hecht. Reinigen Sie auch die Pension? Nee, das macht die Chefin. Sagen Sie, hat es ihm wehgetan? Wahrscheinlich hat Brückner fast nichts gemerkt. Er wurde niedergeschlagen und hat sich im Sturz das Genick gebrochen. Ich las, ihm steckte das Horn in der Brust? Ja, aber da war er bereits tot. Wir wurden beide Sonntagabend überfallen. Wie gut kannten Sie den Wirt? Ich habe 4 Jahre bei ihm gearbeitet. Wir standen uns längere Zeit nahe. Ich wusste über Michas Situation ziemlich genau Bescheid. Und wie sah die aus? Sein Großvater war Seemann. Im Ruhestand hat er die Gaststätte aufgebaut. Das Nashorn, der Riesenschildkrötenpanzer, das Löwenfell, das stammt alles von ihm. Aha. Und nach seinem Tod hat Michas Vater das Lokal geführt und ist bald darauf selbst gestorben. Leberzirrhose. Und Micha hat den Hecht mit 30 übernommen. Es lief nicht gut. Zu Zeiten des Großvaters kamen die Fischer, zum Vater die Bootsausflügler. Und die sind alle selten geworden. Jetzt ankern manchmal Yachten in der Bucht. Aber die Reichen und Schönen, die gehen nicht in so eine Spelunke. Micha musste eine Hypothek aufnehmen. Der konnte mir oft gar keinen Lohn zahlen. Aber das Nashorn stammte vom Großvater. Dann war es ja früher echt. Ja. Eines Tages fragte ein Gast, ob er es abkaufen kann. Er hat 3.000 Euro geboten. Micha brauchte Geld. Er konnte den Preis auf 7.500 Euro treiben. Er hatte einen Freund gebeten, die Kopie anzufertigen und das Original verkauft. Und an wen? Ein anderen Vietnamesen, der hat die ganz in der Nähe seinen Gemüseladen. Hier in der Bahnhofstraße? Ja, der. Und wer hat die Kopie angefertigt? Sascha. Sascha Neubeck. Mein Freund. So haben wir uns dann auch kennengelernt. Hat Ihr aktueller Galan auch Ihrer aktuellen Chefin eine Kopie angeboten? Das war meine Idee. Sagen Sie es bitte Frau Holzapfel nicht. Ich finde merkwürdig, dass im Lokal niemand bemerkt hat, dass da plötzlich Gips hing. Die paar Stammgäste wussten Bescheid. Schon weil kein Steher mehr ausgeschenkt wurde. Also Micha hat manchmal Horn abgeschabt und mit Doppelkorn gemixt. Er war im Internet drauf gestoßen, weil er hatte selbst Probleme mit der Potenz. Ach, können Sie mich da mal aufklären? Naja, es klappte nicht mehr bei ihm. Ach so. Und für Pillen fehlte das Geld. Ich möchte aber Kinder aufziehen, eigene. Naja, Ihnen ist klar, dass ich mit Ihrem Freund sprechen muss. Ihre Kollegin vom Schalter sagte, für Hypotheken seien Sie zuständig. Mein Name ist Frank Müller. Haben Sie schon ein Wertgutachten Ihrer Immobilie erstellen lassen? Nein. Nun ja, manchmal übersteigt der Preis des Gutachtens den Wert des Begutachteten. Entschuldigung, alter Maklerwitz. Aber ein Foto haben Sie doch mit. Wenn Sie drauf bestehen, bitte. Na, das ist nicht Ihr Ernst. In dem steckt ein... Ein Stoßzahn. Das ist ein Tatortfoto. Ich ermittle in diesem Mordfall. Herr Brückner war einer meiner Kunden. Wann hat er die Hypothek auf das Gasthaus aufgenommen? Ja, wir haben ihm letztes Jahr ein Hypothekendarlehen eingeräumt mit Option auf das zugehörige Grundstück als Sicherheit. Und wie hoch war das Darlehen? Ja, in Anbetracht des Zustands der Immobilie und des außerordentlich hohen Risikos konnten wir ihm lediglich 30.000 Euro gewähren. Sie vergessen doch die gute Lage. Ja, ohne die hätten wir das Darlehen ablehnen müssen. Und wenn Herr Brückner nicht hätte zurückzahlen können, hätte das Gasthaus der Bank gehört? So lautet der Vertrag. Bisher konnte er lediglich die Zinsen begleichen. Heißt das, mit seinem Tod geht das Haus an Ihre Bank? Inklusive des Grundstücks, ja. Sofern seine Erbberechtigten nicht rechtzeitig die Hypothek auslösen. Er hatte keine Angehörigen. Frau Holzapfel? Ja? Ich möchte mich für einige Tage bei Ihnen einmieten. Meine kleine Tochter ist allerdings etwas laut. Auf dem Land stört das niemanden. Möchten Sie Halb- oder Vollpension? Kinder bis 2 Jahre wohnen kostenlos. Ach, dann nehme ich doch das Rundum-Sorglos-Paket. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Zimmer. Museumseintritt und Fahrradausleihe sind inklusive. Herr Kommissar, hat Mehlwürmer geschmeckt? Nein, die kam leider nicht gut an. Oh, dann probieren Heuschrecken-Lolli. Diesmal suche ich was für mich. Ich habe neuerdings ein Problem. Problem? Nix gut. Ich helfe gern. Ich suche ein spezielles Mittel aus der traditionellen chinesischen Medizin. Sie wissen schon, hier fürs Bett. Ich habe gehört, Nashornpulver soll helfen. Oh, natürlich. Habe ich gute, falsche Nashorn. Ja, ich hätte gerne echtes. Alle Händler verkaufen falsche. Kunden denken, dass er echt und hilft. Ich nehme 10 Gramm. 25 Euro. Ist guter Preis. Guten Tag. Ich suche einen Kommissar Zweier. Das bin ich. Sind Sie dieser Nashorn-Spezialist aus der Hauptstadt? Ja. Sascha Neubeck. Ich habe lediglich sehr gute Imitate angefertigt. Ja, setzen Sie sich. Wie viele waren es denn? 4. Für Michael, das war der erste, weil er mich gebeten hatte. Ich habe ihm den reinen Selbstkostenpreis berechnet, 300 Euro. Ich wusste, dass er in Schwierigkeiten steckt. Na, immerhin gab's ja seine Geliebte als Aufwandsentschädigung dazu. Ich mag diesen Tonfall nicht. Und was ist, wenn ich den nicht ändere? Schlagen Sie mich dann auch nieder? Wird das hier ein Verhör? Naja. Ja, Anita hat mich auf die Idee gebracht, ihrer Chefin eine Kopie anzubieten. Wie Sie wissen, erfolglos. Ich weiß sogar, dass Sie 2000 Euro dafür verlangt haben. Ich bin freischaffender Theaterplastiker. Meine anderen Kunden waren sehr zufrieden mit meiner Arbeit und deren Preis. Woher kannten Sie den Wirt? Hauptstadt und Provinz, Theater und Gastronomie, das sind doch völlig verschiedene Welten. Also, Michael war früher Bühnenarbeiter. Wir haben ab und an ein Bier in der Kantine getrunken. Und dann hat er den Hecht übernommen. Diese Landschaft, die hat was Beruhigendes. Deshalb habe ich ihn oft besucht. Haben Sie das echte Horn selbst gekauft? Sagen wir über einen vietnamesischen Strohmann. Zu dem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, welchen Wert das hatte. Aber beim Jagdschloss, da wussten Sie ja schon Bescheid. Also haben Sie zusammen mit Ihrer Freundin den Überfall geplant und die Trophäe gestohlen. Sie würden vielleicht der Frau, die Sie lieben, wehtun. Ich nicht. Vielleicht war es ja anders geplant. Vielleicht ist die Sache aus dem Ruder gelaufen. Nochmal fürs Protokoll. Anita und ich haben niemanden getötet oder bestohlen. Professor, haben Sie das Pulver analysiert, das ich Ihnen gebracht habe? Für Sie lasse ich doch alles andere liegen. Es handelt sich um reines Keratin. Es hätte von Ihren Fingernägeln stammen können oder von Pferdehufen. Aber es stammt von einem Vertreter der Familie der Rhinocerotidae. Mir wurde es als Fälschung verkauft. Dann haben Sie ein Schnäppchen gemacht. Was bedeutet der Verweis auf meine Fingernägel? Die sind aus dem gleichen Material. Sie sehen, Fingernägel kauen hat offenbar einen tieferen Sinn. Selbstheilung analog Urintherapie. Ist schon jemand auf diese Idee gekommen? Keine Ahnung, aber ich habe Neuigkeiten für Sie. Der Wirt hat kurz vor seinem Tod geduscht, plus billiges Aftershave eingerieben. An seinem Nacken klebt ein weibliches Achselhaar. Er hatte sich wohl für seinen Mörder, respektive die Mörderin, hübsch gemacht. Vielleicht war die Ex-Freundin nicht ganz Ex. Besorgen Sie mir ein Achselhaar von ihr zwecks Abgleich. Ginge auch ein anderes organisches Material? Gewiss. Allerdings würde mich interessieren, wie Sie es anstellen, an ein Achselhaar zu kommen. 50 Euro, wenn Ihnen das gelingt. Immerhin haben Sie es geschafft, echtes Nashorn zum Preis von falschem zu erwerben. Von meinem vietnamesischen Lieblingshändler. Der Start war ausgezeichnet, Herr Zweier. Wohin geht's heute? Über das Jagdschloss Dittberg zur Rippstädter Bucht. Diesmal ohne Landung. Stets im Dienst. Kommen Sie mit Ihrem Mord voran? Ich arbeite dran. Wie viel sagten Sie, kostet ein Flightstar? Der Zweisitzer ca. 45.000 Euro in der Grundversion, als Schnellbaukasten knapp 38.000. Bei Bestellung über mich erhalten Sie 3% Rabatt. Dazu kommen weitere 2% bei Sofortzahlung. Wann soll ich liefern? Mein Konto gibt das leider gerade nicht her. Wozu brauchen Sie dann überhaupt die SPL? Ich wollte einfach nur fliegen lernen. Aber diese Nashornfälle, die haben mich auf eine Idee gebracht. Erst ein Überfall, danach ein Mord. Nach Zufall klingt das nicht. Auf dem asiatischen Festland wurde 2010 das letzte frei lebende Java-Nashorn getötet. In Südafrika erlegen die Wilderer jährlich 400 bis 600 Rhinozerosse, weil ein Kilogramm Horn in Asien mehr als ein Kilogramm Elfenbein und fast so viel wie Gold und Heroin einbringt. Besorgen Sie sich ein paar Kilo und Sie können sich einen Luxus-Flightstar leisten, inklusive Schwimmberg für Wasserstarts. Mein nächstes Urlaubsziel heißt Südafrika. Ich miete ein Fluggerät und unterstütze die Park Ranger aus der Luft. So richtig mit Blaulicht und Sirene, hä? Na, eher mit Nachtsichtgerät. Die haben die Tiere, wir das Know-how. Die Fliegermütze steht Ihnen an. Wo haben Sie die her? Damit ist mein Großvater Motorrad gefahren. Wie kommt's, dass wir uns so schnell wiedersehen, Kommissar Meier? Keine 200 Kilometer entfernt wurde letzte Nacht erneut ein Nashorn gestohlen. Aus einem Privatzoo. Vermuten Sie den Dieb bei uns? Nicht direkt. Allerdings existiert eine zeitliche und räumliche Nähe. Wir gehen von einer ausländischen Bande aus. Die braucht aber ortskundige Informanten. Heißt das, Sie werden eine Weile bei uns bleiben? Hier bin ich aufgewachsen. Ich verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen. Da fällt mir ein, Wolfgang, falls Sie Kommissarin Dorst treffen, ich meine rein zufällig, bitten Sie sie doch um ein Achselhaar für mich. Sie erinnern sich, die kleinen Experimente. Wo ist eigentlich deine Tochter? Ich habe Anita gebeten, aufzupassen. Das Museum hat heute geschlossen und sie kann den Zuverdienst gebrauchen. Ich verstehe einfach nicht, weshalb wir uns früher nie begegnet sind. Ich bin erst vor kurzem hierher versetzt worden. Übrigens ist es nicht leicht, Kontakt zu den Einheimischen zu finden. Ja. Und jetzt bin ich zwar im Elternjahr, aber als Mutter habe ich überhaupt keine Freizeit mehr. Und dafür hast du Zweier. Nebenbei mein ehemaliger Klassenlehrer. Zweier? Mhm. Wie war er so? Unterricht gnadenlos, clever, klug, privat sehr sozial. Mhm. Viel zu schade für den Schuldienst. Und plötzlich sind wir Kids weitergekommen als er. Ja. Der Mann ist wirklich sehr speziell. Mhm. Hätte er statt als Lehrer gleich bei der Polizei angefangen, wäre er inzwischen Innenminister. Nein, der ist eher Typ Frontschwein. Katja, tust du mir einen Gefallen? Vielleicht, unter einer Bedingung. Du bringst mich noch nicht zurück zu Friederike. Bestimmt nicht. Ich brauche ein Achselhaar von dir. Hoppla, die Anmache kenne ich gar nicht. Funktioniert die etwa? Weiß ich noch nicht. Ein Zweier hat mich drum gebeten. Mhm. Schon in der Schule hat er die seltsamsten Experimente vorgeführt. Mit verblüffenden Ergebnissen. Mhm. Okay. Ich habe da rotbraune Haare. Mhm. Dafür wurde ich früher mal gehänselt. Ich stehe auf rotbraun. Komm, wir testen Zweier. In der Pension lag ein Haar auf der Frisierkommode. Es müsste noch im Papierkorb sein. Zweier kriegt das und eins von mir. Hier ist der Radweg. Herr Kommissar? Ich hatte schon gehofft, Frau Dorst kommt zeitiger zurück. Wo ist denn Kommissarin Dorst? Sie hat eine Verabredung. So, so. Frau Brauer, wenn ich Sie gerade treffe, ich habe eine Wette abgeschlossen. Ich muss ein weibliches Achselhaar besorgen. Das meinen Sie nicht im Ernst, oder? Ich biete Ihnen 30 Euro für ein einzelnes Haar. Ich drehe mich so lange um. Wenn Sie nicht bei der Polizei wären, würde ich die jetzt rufen. Ich sage das ungern. Ich habe keinerlei persönliches Interesse jetzt so an Ihnen. Zumal es ja Herrn Sascha gibt. Für 30 Euro pro Haar rasiere ich meinen Körper ringsrum kahl. Ich kann leider nur für ein einzelnes Haar bezahlen. Ah. Ah. Hier, bitte. Oh, brünett. Ah, Kommissar, ich freue mich zu sehen. Bitte nehmen Sie Fessel weg. Die Handschellen sind Eigentum des Zolls, da traue ich mich nicht ran. Herr Lee, ich bin schwer von Ihnen enttäuscht. Bitte nein, warum? Sie haben mir vorgestern falsches Nashornpulver verkauft, das stellte sich als echt heraus und Sie waren plötzlich verschwunden. Sie sind netter Kunde, darum echter Horn. Und hat er geholfen? Ich konnte noch nicht testen. Meine Frau findet es toll. Aha. 10 Gramm kosten normalerweise 200 Euro und Sie haben bloß 25 verlangt, um davon abzulenken, dass es echt ist. Meine Nichte ist krank, deshalb ich muss schnell nach Vietnam. Mit einem 1,5 Kilogramm schweren Stück Nashorn im Gepäck. Schwarzmarktpreis an die 30.000 Euro. Ich nehme an, die restlichen Teile haben bereits denselben Weg genommen. Das ist Kunst. Ich habe geschnitzt für magische Geschenke. Ach, das war doch nur Tarnung. Sie können doch überhaupt gar nicht schnitzen. Gut, ich nie Kunst gelernt, nur Handel. Naja, und den beherrschen Sie mit allen Nuancen. Sie kennen den Wert dieser Hörner besser als jeder andere. Trotzdem wollten Sie Herrn Brückner lediglich 3.000 Euro geben. Letztendlich mussten Sie ihm 7.500 zahlen. War ein schönes Stück. Und außerdem das Zehnfache wert. Aber dann hat Brückner Sie erpresst. Er hat mit einer Anzeige wegen Schmuggel gedroht. Er wollte sehr viel Geld, weil er selbst hoch verschuldet war. Sie hatten keine Wahl, Sie mussten ihn töten. Jetzt wollten Sie das letzte Beweisstück außer Landes bringen. Dumm nur, dass die ehemalige Kellnerin wusste, wer das Horn von ihrem Chef gekauft hatte. Ist kluge Mädchen. Viel zu schade für Kneipe. Herrli, haben Sie Michael Brückner ermordet? Nein, Wirt war guter Mann, keine Erpresse. Aber ich muss für große Familie kümmern, deshalb kaufe ich Nashorn. Ich glaube Ihnen. Trotzdem müssen Sie wohl für eine Weile ins Gefängnis. Lassen Sie mich wissen, wenn ich etwas für Ihre Familie tun kann. Bloß nicht illegal. Nein. Dann können Sie nichts für Familie machen. Professor Scherenschleifer, Sie besuchen mich im Kommissariat. Wir müssen über die drei Haare reden. Nehmen Sie Platz. Danke, wegen der Sie mich letzte Nacht aus dem Bett geholt haben. Zahlen Sie erst Ihre Wettschulden. Dazu später. Das erste Haar stammt tatsächlich aus einer weiblichen Achsel. Alter der Spenderin ca. 35 Jahre, das Haar ist brünett. Exakt. Die dazu passende junge Dame hat jahrelang für den Toten gearbeitet. Sie war eine Zeit lang seine Geliebte. Haben wir einen Treffer gelandet? Nein. Wie sind Sie an Ihre Achsel gekommen? Nächstes Haar. Wiederum ein weibliches Achselhaar rotbraun. Dabei hatte ich Ihnen gar nicht verraten, dass das gefundene Haar ebenfalls rotbraun ist. Vor 100 Jahren wäre die Frau damit anhand der äußeren Merkmale überführt gewesen. Untersuchen Sie das Haar noch einmal. Es stammt von Kommissarin Dorst. So nahe stehen Sie sich schon. Aber Sie vermuten richtig, die DNS ist nicht identisch. Ich hatte nicht wirklich erwartet, dass uns die Haare weiterbringen. Ihnen ging es lediglich um die 50 Euro, verstehe. Deshalb haben Sie mir auch als drittes Haar ein Haupthaar untergeschoben, blond, Kurzhaarschnitt. Ich bevorzuge zwar lange Haare, gleichwohl sind Strubbelblondinen Eyecatcher. Ihre Terminologie lässt mich immer wieder erstaunen. Mich wiederum erstaunte, dass ausgerechnet die DNS dieses Haares mit der des Fremdhaares am Opfer identisch ist. Ups. Das Haar gehört höchstwahrscheinlich Elisabeth Holzapfel, Besitzerin des Jagdschlosses, aus dem zwei Hörner einer Spitzmaul-Nashorn-Trophäe entwendet wurden. Wobei die Spenderin des brünetten Achselhaares überwältigt wurde und Kommissarin Dorst, Eignerin des rotbraunen Achselhaares, erholt sich derzeit am Tatort. Letztendlich haben Sie wahllos auf sämtliche Haare zugegriffen, deren Sie habhaft wurden. Dass sich darunter tatsächlich ein Haar mit Potenzial befand, war reiner Zufall. Unter diesen Umständen steht Ihnen der Wettgewinn nicht zu. Also das ist unseriös. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich habe gestern die Rechnung für mein Zahninlay erhalten. Die zwingt mich zum Rechnen. Dafür haben Sie nun eine Spur, die Sie weiterverfolgen können. Na, wen sehe ich denn da traut am Mittagstisch vereint? Die Kommissare Dorst und Meier. Das ist ein Brunch. Sind Sie mit dem Bus gekommen? Ich wäre ja auch lieber im eigenen Flieger angereist. Ich bringe Katja und Rieke nach Hause. Wir können sie mitnehmen. Katja und Rieke? Aha. Da muss ich mich ja erst recht bedanken, dass Sie mir die Haare gestern vorbeigebracht haben. Immerhin sind Sie von hier draußen in die Stadt und wieder zurückgefahren. Jetzt tun Sie nicht so, Zweier. Setzen Sie sich zu uns. Ja, setzen Sie sich. Trinken Sie Kaffee und halten Sie einfach den Mund. Wie ich hörte, haben Sie einen Nashornschmuggler überführt. Wie weit sind Sie mit dem Nashornmord, Kollege Zweier? Redeverbot. Sie sollen nur nicht indiskret werden. Über den Dienst dürfen Sie sprechen. Ist eigentlich Frau Holzapfel im Haus? Sie wollte zur Bank und zum Katasteramt. Ich soll einfach die Schlüssel in den Briefkasten werfen. Bezahlt habe ich schon. Hat sie gesagt, was sie dort erledigen will? Nein, aber wir hatten uns gestern kurz unterhalten. Das hier ist nicht ihre einzige Baustelle. Sie kauft gelegentlich Immobilien auf, richtet sie her und verkauft sie weiter. Das Jagdschloss war fast eine Ruine. Inzwischen ist es das Aushängeschild für die Region. Ich rechne gerade mal 1 und 1 zusammen. Dieses Haar von Frau Holzapfel hat die gleiche DNS wie eins, das Scherenschleifer am Nacken des Toten gefunden hat. Wollten Sie deshalb mein Achselhaar? Dachten Sie, ich war beim Gastwirt? Ich wollte lediglich eine Wette gewinnen. Übrigens, Friederike, schmecken die Würmer. Wenn Sie mir verraten, wo ich Nachschub bekomme, vergesse ich diese haarige Geschichte. Leider hat ausgerechnet mein Wurmhändler dem Hechtwirt sein Horn abgekauft und verschoben. Er hat das gleiche Geschäftsmodell wie Frau Holzapfel verfolgt. Billig einkaufen und mit Gewinn veräußern. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Herr Müller, ich hatte gehofft, dass wir uns nie wieder begegnen. Ich hätte es ebenso gern vermieden, glauben Sie mir. Ihre Bankkunden sind undankbar. Die fahren Sie um, obwohl Sie sich dermaßen selbstlos für Sie einsetzen. Der Arzt sprach von mehreren Rippenbrüchen und einer komplizierten Oberschenkelfraktur. Ich brauche Polizeischutz. Außerdem beanspruche ich die Kronzeugenregelung. Langsam wird's interessant. Wer hat Sie angefahren? Vor 5 Tagen wurde Herr Brückner ermordet. Vorletzte Nacht wurde in der Nähe der Stoßzahn eines Nashorns gestohlen. Gestern war ich fällig. Das Auto hatte ein deutsches Nummernschild. Aber das Lenkrad war auf der falschen Seite. Dann erklären Sie mir mal die Zusammenhänge. Ich bin seit 3 Jahren für Hypotheken verantwortlich und dazu gehört, dass ich mir ein Bild von den entsprechenden Immobilien mache. Und ja, weiter. Ja, ich sehe sie mir auch von innen an. Sie wussten also, dass im Goldenen Hecht eine Nashorn-Trophäe hing? Übrigens von einem weiblichen Breitmaul-Nashorn. Ach, das wusste jeder, der dort ein Bier getrunken hat. Und es gab einen Kaufinteressenten für den Hecht samt Grundstück. Um den von Brückner extrem hoch angesetzten Preis aufzubringen, wollte der Interessent selbst ein Hypothekendarlehen aufnehmen. Wer war denn der Interessent und wie hoch wäre denn die Hypothek ausgefallen? 500.000. Es handelt sich um Elisabeth Holzapfel, beziehungsweise um deren Unternehmen, die Kaiser und Holzapfel Investment. Und bei so einer attraktiven Frau, dann kann man das Darlehen schon mal flockiger ansetzen. Sie haben also auch das Jagdschloss taxiert? Naja, vor 1/4 Jahr war ich auf Irland Urlaub. In einem Dubliner Pub haben mich 2 Männer angesprochen. Ich ahne was, die beiden waren Nashorn-Experten. Sie haben mir 7.000 € pro Kilogramm Pulver angeboten. Ja, ich bin von 4 bis 5 Kilo pro Trophäe ausgegangen. Ich wusste, dass sie nicht gesichert waren. Warum haben Sie mit dem Jagdschloss begonnen? Ja, dort gab es nur die Aufsicht. Brückner wohnte in seiner Gaststätte. Der kannte mich. Weshalb Sie ihn getötet haben? Nein, ich war bloß bei der Holzapfel. Verdammt nochmal, verstehen Sie mich nicht. Ich soll als Nächster sterben. Sie sind brutal vorgegangen, genau wie Brückners Mörder. Ich war aufgeregt. Ich habe doch sowas noch nie gemacht. Und es tut mir leid. Sie bieten mir schon ziemlich viel an, aber nichts, was Polizeischutz rechtfertigt, nur Gefängnis. Sie bekommen Namen und Handynummer der Iren, die hinter den Hörnern her sind. Und die garantiert auch Brückner umgebracht haben. Ein Mosaikstein fehlt noch. Weshalb sind die so sauer auf Sie? Tja, ich habe es mir anders überlegt. Warum sollen die abkassieren, obwohl ich das ganze Risiko getragen habe? Ich wollte die Hörner selbst verkaufen. Und wo sind die jetzt? Im Ententeich. Ja, weil ich nicht wusste, wie ich sie nach Vietnam transportiere. Wie weit sind Sie mit Ihren Afrika-Plänen, Herr Zweier? Weit, Herr Kaiser. Ziemlich weit. Ich schließe bloß noch den aktuellen Fall ab. Ich hörte, Sie haben einen Verdächtigen verhaftet, einen Vietnamesen. Also fehlt Ihnen nur noch die SPL. Die kann ich in Südafrika an einem Wochenende machen. Ich finde die deutschen Vorschriften auch übertrieben. Wenn es nach mir ginge, würde ich Ihre Lizenz sofort ausstellen. Dann könnten Sie heute abreisen. Glauben Sie, dass ich die Landung alleine schaffe? Sie sind seit langem mein bester Flugschüler. Gut. Ich möchte einen kleinen Afrika-Test durchführen und bitte um Ihre Mitarbeit. Das Szenario sieht so aus. Ich fliege über den Nationalpark, dabei entdecke ich Rhinozerosse und ganz in deren Nähe Wilderer. Ich fliege hin und klatsche in die Hände, dass sich die Tiere erschrecken und wegrennen. Das funktioniert? Dort unten steht eine Schafherde, wir probieren es aus. Bitte heben Sie die Hände über den Kopf und klatschen Sie laut. Da bin ich aber gespannt. Was sollen die Handschellen? Machen Sie mich sofort von den Planken los. Hiermit nehme ich Sie wegen dringenden Verdachts des Mordes an Michael Brückner fest. Möchten Sie Ihren Rechtsanwalt anrufen? Ach so, während des Flugs herrscht ja Handyverbot. Wie kommen Sie denn auf diesen Unsinn? Ich habe Frau Elisabeth Holzapfel, geborene Kaiser, gestern Abend verhaftet. Ihre Schwester. Auf deren Computer haben wir unter anderem eine Werbebroschüre der Kaiser und Holzapfel Investment sichergestellt. Sie werben darin um Investoren für einen Yachthafen mit Yachtclub, Hotel und Golfplatz. Genau dort, wo das Gasthaus zum Goldenen Hecht steht. Nach Auskunft des Katasteramtes gehört das umliegende Land schon seit längerem Ihnen und Ihrer Schwester. Das ist ein altes Projekt. Wir wollten dem Wirt das Grundstück abkaufen. Aber der hat den Preis immer höher geschraubt, bis Sie beide die Geduld verloren haben, weil Ihre bisherigen Investitionen ohne sein Grundstück wertlos sind. Da kam Ihnen der Zufall zu Hilfe. Im Jagdschloss Ihrer Schwester wurden Nashornstoßzähne gestohlen. Im Hecht hing ebenfalls eins. Also haben Sie einen weiteren Diebstahl mit Todesfolge inszeniert. Dafür war egal, dass es sich lediglich um eine Stoßzahnreplik handelte. Sie haben die Tat sogar extra am gleichen Wochentag ausgeübt. Sie können mir gar nichts beweisen. Frau Holzapfel wollte gestern den Vertrag mit der Bank unterzeichnen, weil der nach Brückners Tod sein Grundstück gehört. Na, dann ist doch alles in Ordnung. Ihre Schwester ist Sonntagabend nach Gaststättenschluss im Abendkleid zum Goldenen Hecht gefahren. Das Geschäft sollte unter allen Umständen abgewickelt werden. Sie hat Geld geboten, sie hat sich selbst angeboten. Brückner hätte das sicher gern ausgekostet, aber er konnte ja nicht. Dann sind Sie aufgetaucht. Ihre Argumentation war weniger zärtlich als die Ihrer Schwester. Sie hat übrigens bereits gestanden. Wir hätten alle ein gutes Geschäft gemacht. Ohne Visionäre wie uns stellen diese Hinterwäldler nur überall Hühner- und Schweinemastfarmungen. Ein Yachtclub ist ja kaum besser. Der kommt sowieso. Ich bin bereit, Ihnen die restlichen Flugstunden zu erlassen. Dieser Flightstar gehört Ihnen. Herr Kaiser, vor 3 Tagen wollten Sie mir nicht einmal einen Preisnachlass einräumen. Wer in meiner Branche nicht umgehend auf veränderte Bedingungen reagiert, ist aus dem Geschäft. Mein Geschäft sind Recht und Gesetz. Die unterliegen hierzulande keinen plötzlichen Marktschwankungen. Ich werde jetzt landen. Wenn ich irgendwas falsch mache, dann helfen Sie mir bitte. Tut mir leid, mir sind die Hände gebunden. Schon zurück aus Südafrika, Kollege Zweier. 2 Wochen können eine lange Zeit sein. Mir ist Ihr letzter Fall nicht aus dem Kopf gegangen. 4 Festnahmen innerhalb 6 Tagen und das als Kriminalanwärter. Außerdem hat Europol aufgrund Ihrer Hinweise eine irische Diebesbande ausgehoben. Ja gut, aber eine Festnahme geht aufs Konto des Zolls. Trotzdem, was soll das erst werden, wenn Sie Kommissar sind? Inzwischen bin ich es. Ich habe vor der Abreise alle Prüfungen bestanden. Nur die Pilotenlizenz, die fehlt mir immer noch. Gratulation! Nun berichten Sie endlich vom schwarzen Mann. Ich habe Fleisch mitgebracht. Extra verschweißt mit Preisschild. Dass es aussieht wie aus dem Supermarkt. In Wirklichkeit Schmuggelware. Ich möchte wissen, von welchem Tier es stammt. Haben Sie eine Vermutung? Rhinozeros. Jetzt gibt's neben Ärzte ohne Grenzen sogar Kommissare ohne Grenzen. Dank Ihnen. Ärzte dürfen überall arbeiten. Für die Polizei existieren strenge Regeln. Selbst in Afrika. Wie ich Sie kenne, haben Sie trotzdem alle Wilderer in die Flucht geschlagen. Ich habe gekocht. Sie haben Cassava zubereitet. Dort gehen Eliteeinheiten gegen die Wilderer vor. Mit Hubschraubern, Geländewagen. Die planen sogar den Einsatz von Drohnen. Und die Wilderer sind auch bestens bewaffnet. Das ist wie Krieg. Ich kann nicht mal Spuren lesen. Die hätten mich einfach abgeschossen. Deshalb sind Sie umgesattelt auf Truppenkoch. Ich musste jeden Tag Klöße kochen. Früh, mittags, abends. Und dazu haben die Ranger Fleisch gegrillt. Solches wie das hier. Ich werde es analysieren. Haben Sie schon Kommissarin Dorst gesprochen? Ich will sie nachher besuchen. Mein Dienst beginnt erst übermorgen. Sie hat sich bei Europol beworben, hat wohl einen heißen Draht. Und wissen Sie, wen Dorst als ihren Nachfolger empfohlen hat? Horn durch Brust. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Es spielten Kriminalanwärter Zweier, Steffen Schotti-Scheumann. Rechtsmediziner Dr. Scherenschleifer, Martin Seifert. Kriminalkommissarin Katja Dorst, Inka Löwendorf. Fluglehrer Kaiser, Jörg Schüttauf. Jagdschlossbesitzerin Elisabeth Holzapfel, Katharine Stojan. Aufsichtskraft Anita Brauer, Anne Lebinski. Europol-Kommissar Meyer, Max Urlacher. Theaterplastiker Sascha Neubeck, Stefan Baumecker. Bankangestellter Müller, Udo Groschwald. Lieblingsvietnamese Lee, Ü Fang. Komposition Frank Mehrfort. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Anke Beims. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.